Wir sind die Stimmen, die niemand mehr hört. Vergessen, verlacht, vor Lügen zerstört. Doch aus dem Osten erhebt sich ein Schrei für Freiheit und Stolz, wir brechen jetzt frei. Wir kämpfen für Ehre, wir kämpfen für Licht, für eine Demokratie, die niemals verbricht. Alternative für Deutschland, wir stehen hier für unser Land, für unser Revier. Keiner hält uns auf, keiner zwingt uns klein. Freiheit wird unser Erbe sein. Ihr habt uns verraten, verkauft unser Land. Doch wir reißen die Ketten mit eiserner Hand. Die Zukunft gehört nicht den Jüngern von gestern. Wir bauen sie neu mit Feuer und Schwestern. Wir kämpfen für Ehre, wir kämpfen für Licht, für eine Demokratie, die niemals verbricht. Alternative für Deutschland, wir stehen hier für unser Land, für unser Revier. Keiner hält uns auf, keiner zwingt uns rein. Freiheit wird unser Erbe sein. Keiner hält uns auf, keiner zwingt uns rein. Freiheit wird unser Erbe sein. Alternative für Deutschland, wir stehen hier für unser Land, für unser Revier. Keiner hält uns auf, keiner zwingt uns rein. Freiheit wird unser Erbe sein. Von Osten bis Westen, wir stehen bereit. Ein Sturm zieht heran, es ist unsere.